Mädchen, was liebe ich, das geht so sassy. Ich has a tag, auf dich, mit mir mehr. Mädchen, was liebe ich, das geht so sassy. Ich has a tag, auf dich, mit mir mehr.